Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Viertes Buch, Romantik und Liberalismus. Vom Wiener Kongress bis zum Deutsch-Französischen Krieg. Willkommen zur 94. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Wie letztens versprochen, habe ich für die heutige Folge, in der es vornehmlich um französische Literatur gehen wird, aus Rücksicht auf alle Liebhaber und Liebhaberinnen des Französischen mit Veronika Humpel, eine Kennerin dieser Sprache, eingeladen. Nach etlichen Sendungen, in denen Friedell vorwiegend Lob zuteil wurde, hören wir diesmal zur Abwechslung im Kommentarteil wieder eher kritische Worte. Flaubert. Seine dichterische Methode war, wie gesagt, die impressionistische. Die kunstvolle Komposition der zahllosen, mit größter Sehschärfe und Farbempfindlichkeit aufgefassten Petit Fait Significatif. Es war dieselbe, die Flaubert handhabte. Dieser kommt eigentlich noch von der Romantik her. Sein kosmisches Grundgefühl ist das Désenchantement de la vie. Nur zum Atheismus der alleinigen Anbetung der Petit Fait gefroren. Sein finsteres Grundthema ist die menschliche Dummheit und sein Œuvre ein riesiges Glossarium, Herbarium, Bestiarium, eine umfassende Morphologie, Biologie, Ökologie aller irdischen Beschränktheiten. Sein letztes fragmentarisch gebliebenes Werk sollte sogar in systematischer Form ausschließlich davon handeln. Er ist aber eben darin auch wieder der äußerste Gegenpol der Romantik, indem er nämlich auf jede Stilisierung, Verklärung, Apritur der Wirklichkeit, auf alle bunten Gläser verzichtet und den Menschen in seiner Winzigkeit, Kleinlichkeit, Gewöhnlichkeit, ja Verächtlichkeit zeigt. Seine Helden sind keine Helden mehr. Er schildert seine Welt mit derselben wissenschaftlichen Gründlichkeit und Kälte wie ein Entomologe einen Ameisenhaufen oder Bienenkorb. Es gibt bei ihm keine einzige subjektive Zeile. Er hat es selbst gesagt, der Autor muss in seinem Werk sein wie Gott im Weltall, überall gegenwärtig und nirgends sichtbar. Aber gleicht der Dichter nicht auch darin Gott, dass er in seinen Geschöpfen lebt wie der Vater im Kinde? Zweifellos, und auch bei Flaubert verhielt es sich nicht anders. Die unerhörte Neuheit seiner scientifisch unsentimentalen Betrachtungsweise hat seine Zeitgenossen und ihn selbst darüber getäuscht, dass auch in ihm, wie in jedem Künstler, die verstehende Liebe das schöpferische Prinzip war. Seine zarte Poetenseele ist in den funkelnden Eispalästen seiner Werke eingeschlossen, wie das Insekt im glänzenden Bernstein, der Mumienweizen im Königsgrab, die Larve im Gletscherschnee. Seine Gemälde vermögen so wenig objektiv zu sein wie irgendeines vor oder nach ihnen, sie besitzen nur die relative Objektivität, die die reine Deskription im Verhältnis zum hineinredenden Lyrismus hat. Nietzsche sagt von ihm, er hat das klingende und bunte Französisch auf die Höhe gebracht, womit er, wenn auch mit polemischer Spitze, das eminent Malerische und Musikalische als Grundqualität seines poetischen Vermögens hervorhob. Seine Prosa ist mit einer bis dahin beispiellosen Feinheit und Fülle instrumentiert. Er ist der erste große Freilichtmaler in der europäischen Literatur. Er sagt zum Beispiel, die taubengraue Seide des Schirms beleuchtete sonnendurchschimmert mit huschendem Flimmern die weiße Haut ihres Gesichts. Sie lächelte darunter in der lauen Wärme und man hörte die Wassertropfen, einen um den anderen, auf den gespannten Stoff fallen. Oder in der Allee erhellte grünes Licht, vom Laubwerk gedämpft, das rosige Moos, das leise unter ihren Schritten krachte. Die Sonne senkte sich, der Himmel flammte zwischen den Zweigen und die gleichragenden Stämme der Bäume, in gerader Linie gepflanzt, sahen aus wie braune Säulen über einem Goldgrund. Sein Idol, vor dem er Tag und Nacht opferte, war die Impeccabilität der Prosa. Er schrieb täglich ein paar Blätter, oft nur ein paar Sätze, an denen er immer von Neuem schweißte und ziselierte, Einmal hatte er viele Stunden lang an einer einzigen Seite gearbeitet und wollte sich vor dem Einschlafen an ihr ergötzen, fand sie aber schlecht, sprang aus dem Bett und verbrachte die ganze Nacht im bloßen Hemd und in der Winterkälte mit ihrer Umstilisierung. Unermüdlich quälte er sich in freiwilliger Klausur, ein Mönch der Literatur, wie Faguet ihn genannt hat, machte Vorarbeiten wie ein Spezialgelehrter, auch zu Gegenwartsstoffen, Forschungsreisen, um das Lokal zu studieren, durchstöberte Witzblätter, Gerichtsakten, Stiche, Modejournale, Waschzettel, Adressbücher, Straßenpläne. Das Feilen und Wiederfeilen genügte ihm nicht, schien ihm ein Stück annähernd impeccabel, so las er es sich laut vor, um die sinnliche Klangwirkung zu überprüfen. Zweifellos übertrieb er die artistische Finesse. Den Wechsel im Ausdruck beobachtete er so streng, dass kein Wort zweimal auf derselben Seite, keine Silbe zweimal in demselben Satz vorkommen durfte. Seine rigorose Harmonik und Dynamik führte nicht selten zu einer Art Lautornamentik und Wortmusivik, deren gläserne Pracht byzantinisch wirkt. Es war in ihm dieselbe Arbeitswut wie in Balzac, aber aristokratisch getönt, in Selbstzweck, Sport und Liebhabertum sublimiert. Er verhält sich zu dem genialen Plebejer wie ein gleitendes Luxusautomobil zu einem keuchenden Dampfpflug. Es ist der bereits hervorgehobene Unterschied zwischen der Gesellschaft des Julikönigtums und des Sekundempire. Der unsittliche Dichter. Sein erstes Werk, Madame Bovary, die Biografie einer Provinzlerin, die aus Unbefriedigung am Dasein zur Ehebrecherin wird, 1857 erschienen, trug ihm eine Anklage wegen Unzüchtigkeit ein, obgleich es eigentlich in seiner versteckten Moralistik sehr kleinbürgerlich ist. Die Empörung, die es erregte, lässt sich nur aus der Neuheit seiner Optik erklären. Hierin und hierin allein bestand Flauberts Unsittlichkeit. Jeder fundamental neue Weltaspekt wirkt zersetzend, zersplittert kompakte Solidaritäten, zerreißt eingelebte Zusammenhänge. Spätere Zeitalter, die ihn nicht mehr nötig haben, pflegen den Dichter der Vergangenheit sehr zu schätzen, lassen ihn in der Schule lernen und versuchen, die lebenden Dichter mit ihm totzuschlagen. Aber seine Zeitgenossen, die einzigen Menschen, die ihn brauchen, nennen ihn zersetzend. Das ist er auch in der Tat, wie jedes Ferment. Seine scharfen Fragen dringen in die Lücken und Risse des geistigen Bodens, auf dem die Jetztzeit behaglich wohnt, lockern ihn auf, verwittern ihn, spalten ihn auseinander. Man kann in jederlei Sinn sagen, der Dichter ist das Salz der Zeit. Manet malte einen Bund Spargel. Sogleich erhob sich eine Springflut von Beschimpfungen, Drohungen, Verwünschungen. Geben wir zu, dass es ein ganz miserabler Spargel war. Aber sind die Explosionen von Hass, Wut und Verachtung, die er hervorrief, damit erklärt? Welches der heiligsten Güter der Menschheit ist dadurch verletzt, dass einer nicht imstande ist, Gemüse zu malen? Ibsens Stücke waren zum Teil verboten, obgleich sie nicht einmal krass sind. Die Paralyse in den Gespenstern etwa ausgenommen. Aber was ist das gegen die Brutalitäten bei Schiller, Dante, Shakespeare? Es zeigt sich hier die geheimnisvolle Wirkung, die das Werk des Genies auf jedermann ausübt. Die einen zieht es an, die anderen stößt es ab, aber beide mit der gleichen magischen Kraft. Auch die Philister waren fasziniert. Sie fühlten instinktiv, dass hier die Entwicklung einen neuen gewaltigen Anstoß bekommen habe. Aber sie spürten nur den Stoß und taumelten betäubt und erbittert zurück. Wären die impressionistischen Bilder wirklich nur rohe und hässliche Farbenhaufen gewesen, wie sie behaupteten, so hätten sie sie einfach übersehen, statt mit Regenschirmen darauf loszugehen. Und wäre Ibsen ein Revolutionär vom Schlage Sadamens gewesen, so hätte er sich alles erlauben dürfen und wäre von ihnen ebenso augenblicklich bejubelt worden wie dieser. Nach der Pariser Premiere des Volksfeind saßen Francis Sarcey, der damalige Pariser Literaturpapst, und Jules Lemaître im Kaffeehaus. Plötzlich sagte Sarcey: »Jawohl, ich finde diesen Ibsen lächerlich und talentlos, und Sie halten mich deshalb für ein altes Rindvieh. Sie werden diesen Titel erst nach meinem Tod erlangen.« Damit hatte der gute alte Sarsay etwas Richtigeres gesagt, als er vielleicht ahnte. Das alte Rindvieh ist nämlich die unvermeidliche Position des sogenannten führenden Kritikers und des von ihm geführten Publikums zum Neuen. Und der Dichter ist wahrscheinlich schon geboren, demgegenüber wir alle uns als eine Herde altes Rindvieh entpuppen werden. Noch größeres Befremden als seine erste Erzählung erregte 1862 Flauberts großer historischer Roman Salammbô, der zur Zeit des karthagischen Söldnerkriegs spielt. Im Grunde ist hier die gleiche Methode angewendet wie in Madame Bovary. Die Exaktitüde documentaire, nur dass sie bei einem so exotischen Stoff mehr auffällt. Andere betrachteten die Historie unter dem Aspekt des Gegenwartsmenschen. Flaubert erblickte sogar die Gegenwart mit den Augen des Historikers, als peinlich genauer Chronist, Rekonstrukteur vergessener Zusammenhänge, Wiederentdecker verschütteter Lebensquellen, entlegener Daseinsformen, vergrabener Seelenkuriosa. In seinem dritten Roman, der Education Sentimentale vom Jahr 1869, der Geschichte einer langjährigen, uneingestandenen Liebe, deren Anfang in die 40er Jahre verlegt ist, brachte er sogar das Kunststück zu Wege, die leisen Wandlungen, denen die Umgangssprache in Modeausdrücken und Vulgarismen, Wortdynamik und Affektbetonung, ihrer Stimmlage sozusagen, innerhalb einer einzigen Generation unterworfen ist, mit einer Delikatesse festzuhalten, die manchmal bis an die Grenze der Pedanterie geht. Auch in Salammbô wird die Sehschärfe bisweilen zur Mikroskopie und die Schaubühne zum Museum. Das Äußerste an analytischer und pittoresker Psychologie aber leistet er in seiner Tentation de Saint-Antoine, die 1874 erschien. Es ist eigentlich ein ungeheures Monodrama, die Visionen des heiligen Antonius während einer Nacht. Es ist falsch, dass er, was eines solchen reinen Gestalters gänzlich unwürdig gewesen wäre, darin das Fiasko der Religion symbolisieren wollte. Flaubert ist Atheist, aber er sagt es nicht. Ihn interessiert nur die Beschreibung des Falls, der Psychose. Alle erdenklichen, versuchenden Gesichter ziehen an dem durch Hunger, Vigilien und Selbstquälerei überreizten Anachoreten vorüber. Wollust, Grausamkeit, Schwelgerei, Herrschsucht, sämtliche Formen des Unglaubens, Zweifel an der Bibel, Häresie, Vielgötterei, Pantheismus. Schließlich ruft eine der Erscheinungen: Mein Reich ist so groß wie die Welt und meine Begierde hat keine Grenzen. Ich gehe immer fort, Geister befreiend und Welten wegend, ohne Furcht, ohne Mitleid, ohne Liebe, ohne Gott. Man nennt mich die Wissenschaft. Aber der Teufel weiß noch Schlimmeres zu sagen. Wer weiß, ob nicht die Welt bloß ein ewiger Strom von Dingen und Geschehnissen, der Schein das einzig Wahre, die Illusion die einzige Wirklichkeit ist. Endlich ist die Nacht zu Ende. Der Tag steigt herauf und zwischen goldenen Wolken erscheint die Sonnenscheibe. Sie trägt das Antlitz Christi. Der Eremit bekreuzigt sich und kehrt zu seinem unterbrochenen Gebiet zurück. Flaubert starb 1880, von fast niemandem betrauert. Manche betrachteten ihn als einen Narren, manche als einen Schulmeister, manche als einen Schädling. Alle aber, was in Frankreich das Todesurteil bedeutet, als langweilig. Renan. Es war eine ganz besondere Eigentümlichkeit dieser neuen positivistischen Literatur, dass sie die Grenzen zwischen Kunst und Wissenschaft verwischte. Während Flaubert eine Art Geschichtsforscher war, seine Salammbô enthielt sogar gelehrte Anmerkungen, war Ernest Renan eine Art Romancier. Sein Hauptwerk handelte wie das Tensche von den Origines, aber nicht des zeitgenössischen Frankreichs, sondern des Christentums. Er sagt darüber: Eine Geschichte der Ursprünge des Christentums müsste die ganze dunkle, sozusagen unterirdische Periode umfassen, welche sich von den ersten Regungen dieser Religion bis auf den Zeitpunkt erstreckt, wo ihre Existenz eine öffentliche, bekannte, jedermann klare Tatsache wurde. Eine derartige Geschichte würde aus 4 Teilen bestehen. Der erste, den ich hiermit veröffentliche, erörtert das Ereignis, das dem neuen Kultus als Ausgangspunkt gedient hat. Er beschäftigt sich nur mit der erhabenen Person des Stifters. Der zweite Teil würde sich mit den Aposteln und ihren unmittelbaren Schülern befassen. Der dritte Teil würde das Christentum unter den Antoninen darstellen, wie es sich langsam entwickelte und einen beinahe steten Kampf gegen Rom führte. Der vierte Teil endlich würde den bedeutenden Fortschritt schildern, den es beim Beginn der syrischen Kaiserherrschaft gemacht hat, und zeigen, wie das Bildungssystem der Antoninen zusammenstürzte, der Verfall der antiken Kultur unabwendlich eintrat. Diesen Riesenplan hat er auch tatsächlich ausgeführt, indem er seinem Vie de Jésus die Werke Les Apôtres, Saint Paul, l'Antéchrist, Les Évangiles ou la Seconde Génération Chrétienne, l'Église Chrétienne, Marc Aurel et la Fin du Monde Antique folgen ließ. Ja, er schuf sogar noch in seiner fünfbändigen Histoire du Peuple Israël einen monumentalen Unterbau. Sein Leben Jesu, das noch größeres Aufsehen erregte als das Straußische, erschien 1863. In demselben Jahr wurde er seiner Professur des Hebräischen am Collège de France enthoben. Es war die Frucht einer wissenschaftlichen Expedition zur Erforschung des alten Phönizien, die er in den beiden vorhergegangenen Jahren geleitet hatte. Und dort, erzählte er selber, gewann die alte Legende für mich in einem Maße Form und Körper, das mich verblüffte. Die überraschende Übereinstimmung der Texte mit den Örtlichkeiten, die wunderbare Harmonie des evangelischen Ideals mit der Landschaft, die ihm als Rahmen diente, wirkte auch auf mich wie eine Offenbarung. Ich sah ein fünftes Evangelium, das freilich zerrissen war, aber doch leserlich, und erblickte statt eines abstrakten Wesens, von dem man glauben sollte, es sei nie gewesen, eine bewundernswert menschliche Gestalt, die lebte und sich bewegte. In der Tat war noch nie vorher das Lokal des Neuen Testaments so rein und reich, intim und farbensatt porträtiert worden. Dabei ist das Werk keineswegs belletristisch, wie hämische Nichtskönner bis zum heutigen Tage behaupten, vielmehr hochwissenschaftlich, ja viel wissenschaftlicher als das Straußische, weil es auf viel universellerer Bildung beruht. Renan war kein bloßer Vergleicher von Textbrocken und disputierender Hegelianer, wie der Verfasser jenes Stuben- und Lampenbuchs, sondern ein Orientalist im umfassendsten Sinne des Wortes. Kenner aller kleinasiatischen Sprachen, Glaubensdialekte und Lebensformen, Archäolog, Geograf, Ethnograf, Folklorist, vor allem Psycholog. Und dazu kam noch eine ungeheure künstlerische Überlegenheit. Die straußische Arbeit ist ein philologisch-dialektischer Sandhaufen, die seinige eine Porzellankostbarkeit, jene ein obstinates Pastorengebrumme, dieses ein Stück Kammermusik. Durch sein Künstlertum war Renan auch davor geschützt, die Gestalt des Heilands unter Aspekten von so roher und vernagelter Trivialität zu erblicken, wie wir sie im vorigen Kapitel bei Strauss kennengelernt haben. Berühmt sind die schönen Schlussworte seines Kapitels über den Tod Jesu. Ruhe nun in deiner Glorie, edler Pionier, dein Werk ist vollbracht. Den Gefahren der Gebrechlichkeit entrückt, wirst du von der Höhe göttlichen Friedens herabblicken, auf die unendlichen Folgen deines Wirkens, um den Preis einiger Stunden des Leides, die deine große Seele nicht einmal berührten, hast du dir die vollkommenste Unsterblichkeit erkauft. Jahrtausende hindurch wird die Welt sich an dir aufrichten. Wahrzeichen unserer Widersprüche wirst du das Banner sein, um das der heißeste Kampf entbrennen wird. Tausendmal lebendiger, tausendmal geliebter seit deinem Tode als während der Tage deines Erdenwallens wirst du in solchem Maße zum Eckpfeiler der Menschheit werden, dass die Welt bis in ihre Grundfesten erzittern müsste, wollte man ihr deinen Namen entreißen. Zwischen dir und Gott wird nicht mehr unterschieden werden. Sieger über den Tod, nimm Besitz von deinem Reiche, wohin dir auf der erhabenen Bahn, die du gewiesen hast, anbetende Jahrhunderte folgen werden. Jedoch sieht man schon an diesen Sätzen, dass auch Renan bei aller liebenswürdigen Bereitschaft weit davon entfernt ist, seinen Gegenstand zu erfassen. Was man auch von einem Pariser Salonphilosophen des Zweiten Kaiserreichs nicht gut verlangen kann. Sein Buch ist eine exquisite Bijouteriearbeit. Er macht aus der Passionsgeschichte eine schimmernde Idylle, une délicieuse pastorale. Die Magie des Geschehens wird naturalisiert, bisweilen auf eine Weise, die an Frivolität grenzt. Jerusalem ist für Renan der bekämpfte Sitz der Großbourgeoisie und des Klerikalismus, der Scholastik und der Korruption, der Skepsis und Genusssucht, kurz Paris. Und statt des Ringens zweier Urwelten, Jehovas und des Gottessohns, das mit Worten kaum fassbar ist, erblicken wir einen Kampf zwischen Stagnation und Fortschritt, Reaktion und Freiheit. Der frohe Bote, der verkündet hat, dass man das Leben verlieren müsse, erscheint als Lehrer eines verbesserten Lebens, als Reformator. Der eingeborene Sohn Gottes, tiefster Mitwisser seiner Geheimnisse und höchster Mandatar seines Willens, der die Pole der Welt vertauscht, alles umgeworfelt und das Antlitz der Erde verwandelt hat, ist bei Renan ein liebenswürdiger Wanderprediger, naiver Seelenhirte und heiterer Volksfreund. Er hat den Grund gelegt für den wahren Liberalismus und die wahre Zivilisation. In diesem leitmotivischen Satz demaskiert sich das Werk, das die evangelische Wahrheit gegen den Napoleonismus aufruft, als dessen bloßer Negativabdruck. Second Empire gegen Second Empire. Je mehr sich das Christentum von seinem Ursprung entfernt und in den Strom der Welt eintaucht, ein desto adäquaterer Gegenstand wird es für die mondäne Pinselkunst Renans. Über die apostolische Periode denkt er noch recht sonderbar. Sicherlich, wenn das Christentum in den Händen dieser guten Leute geblieben wäre, eingesperrt in die Konventikel der Erleuchteten, es wäre erloschen wie der Essenismus, ohne eine starke Spur des Andenkens zu hinterlassen. Der unlängsame Paulus wird das Christentum zu Ehre und Ansehen bringen und es, allen Gefahren trotz bietend, kühn auf die hohe See steuern. Der Protestantismus existiert bereits 5 Jahre nach dem Tode Jesu. Paulus ist dessen erlauchter Gründer. Jesus hat ohne Zweifel solche Jünger nicht vorausgesetzt, sie sind es aber, die immer am meisten dazu beigetragen haben, dass sein Werk am Leben blieb, ja, ihm die Ewigkeit sichern werden. Aus dieser Auffassung spricht ein Opportunismus, der jedes religiöse Gefühl verletzen muss, obgleich oder vielmehr, gerade weil er sich in so ungehässiger Form äußert. In seinem Element ist Renan, wenn er interessante Zivilisationsphänomene schildern kann, wie Nero, den Antichrist, Marc Aurel und das dekadente Rom, das wiederum Paris ist. Als Gesamtpersönlichkeit wirkt er nicht unähnlich wie ein höchst kultivierter, eleganter, sanft-ironischer Kirchenfürst der Renaissance, der zur Kunst und Wissenschaft ein sehr intimes, gourmethaft-kennerisches Verhältnis hat, zur Religion aber gar keines. Nicht einmal das des Zweifels. Sainte-Beuve. 30 Jahre lang schrieb Charles-Auguste Sainte-Beuve seine allwöchentlichen Causerie du Lundi. Montagmittags atme ich eine Stunde lang auf, dann wird das Gitter wieder geschlossen und 7 Tage lang sitze ich in der Gefängniszelle. Im Zeitalter des Positivismus ist offenbar sogar die Plauderei eine wissenschaftliche Robot. Man hat Sainte-Beuve den Fürsten der Kritik genannt und er war auch in der Tat mit allen typischen Eigenschaften eines solchen ausgestattet. Ein stilistischer Goldarbeiter, jedes Satzkörnchen auf der Waage prüfend, Meister und Anbeter des geschliffenen Adjektivs und Präger glitzernder Mom-Medaillons, raffinierter Aufspürer versteckter Schönheiten und Schönheitsfehler, aber völlig instinktlos für das Ganze und Wesentliche einer Persönlichkeit, das zukunftsvolle, originale, vorwärtsdrängende, mit feiner Nase anschmeckend, aber nie mit dem ganzen Leib als Fahne deckend, auch bei den schon intabulierten Größen, immer ins Pastell einbiegend, ohne den geringsten Sinn für das Heroische am Genius, das er stets zum Genrehaften atomisiert, eine fast unvermeidliche Folge aller überintimen Kleincharakteristik, der das psychologische Mikroskop zumeist statt blühender Haut ein Stück runzeliges Leder zeigt. Die Werke Taine und Flauberts, Renans und Sainte-Beuves verdanken nichts der Muße und Laune, alles der Arbeit und Zucht. Sie sind, gleich gewissen kostbaren Hyazinthensorten, von einer Symmetrie der Form, Stärke des Dufts und Feinheit der Farbe, wie sie sich in der Natur nicht findet. Sie sind gefüllte Treibhausprodukte. Die Parnassia. Es ereignete sich in jenen Tagen sogar die Paradoxie, dass die Lyrik objektiv, ichlos, wissenschaftlich, atheistisch zu sein begehrte. Lauter Eigenschaften, die ihrem innersten Wesen widerstreben. Danach konnte ihr als Aufgabe nur noch ein kalter Kultus der Form übrig bleiben, ein virtuoses Spiel mit goldenen Wortbällen. Diese Richtung, die außerdem dezidiert pessimistisch und revolutionär war, vertraten die Parnassien, die, ursprünglich spottweise so genannt, später in der Zeitschrift Le Parnasse Contemporain ihr Sammelorgan fanden. Ihr Führer war Le Comte de Lisle, der die Impassibilité für das poetische Ideal erklärte, die Montreur verhöhnte, die geschwätzig und abgeschmackt ihre Seele herzeigen und dem Lyriker nur noch die Philosophie, die Völkerkunde, die Kulturhistorie, die Landschaft, das Porträt, alles streng sachlich behandelt, als Objekt einräumte. Ihr stärkstes Talent war Baudelaire, Übersetzer Poes, Vorkämpfer Manets und Wagners, Opiumraucher und Alkoholiker, Dandy und Masochist, der erste große Dekadent der Neuzeit. Sein Leben verzehrte sich in Ekstasen, Schwelgereien, Exotismen, Depressionen und in Liebesmartyrien zwischen seiner schwarzen Venus, einer Mulattin aus einem Café Chantant mit Augen wie Suppentellern und einem Geruch wie Terre, Muskat und Kokosöl und seiner Madonna, Madame Sabatier, der sanften, mondänen Geliebten eines Bankiers. Er schrieb nur zwei größere Werke, die Gedichtsammlung der Fleur du Mal und die Paradis Artificiel, eine Prosa-Ode auf die Wonnen und Schrecken des Haschisch-Genusses. Seine Poesie ist nichts weniger als objektiv, vielmehr der Gipfel der Subjektivität, nämlich pathologisch und pervers, dabei jedoch von einem betäubenden Zauber arrangierter Verruchtheit und Extravaganz durchwittert. Zu der Schule der Parnassiens lassen sich auch die Contes cruels Villiers de l'Isle-Adam rechnen, aparte Luxusdrucke eines sadistischen Visionärs, und Barbey d'Aurevilles Novellen Les Diaboliques, die stechend parfümiert, überbelichtet, satanistisch um jeden Preis, in ihrer cherchierten Freigeisterei und weltmännischen Skepsis eigentlich eine späte Nachblüte des 18. Jahrhunderts sind. Als Zeichner gehört hierher der Belgier Félicien Rops, dessen Verworfenheit und Satyriasis heute schon ein wenig gepresst und panoptikumhaft wirkt. Ruskin. Mit der Kunstanschauung des Parnasse berührt sich die L'art pour l'art-Theorie. Schon Théophile Gautier hatte sie verkündet: Was nützt, ist hässlich und gemein, der nützlichste Teil des Hauses sind die Latrinen. Poe erklärte, der Zweck der Kunst sei Creation of Beauty, die Erzeugung von Lust- und Glücksgefühlen, auch durch Grauen, Trauer, Mystik und Wahnsinn, aber niemals die Moral oder die Wahrheit. Am schärfsten hat dieses Bekenntnis Oscar Wilde 1882 in einem Essay formuliert: Ein Gemälde hat durchaus nicht mehr geistige Bedeutung für uns als ein blauer Ziegel. Es ist eine schön gefärbte Fläche, nichts anderes, und wirkt auf uns mit keiner aus der Philosophie gestohlenen Idee, mit keinem aus der Literatur gerafften Pathos, sondern mit seiner eigenen unsagbaren künstlerischen Wahrheit, mit der besonderen Form der Wahrheit, die wir Stil nennen. Hierin trat die jüngere Generation zu ihrem bisherigen Wortführer Ruskin, den sie als Schriftsteller und Kunstkenner weiter verehrte, in schroffen Gegensatz. Dieser, ein leidenschaftlicher Bekämpfer des kalten Klassizismus, als dessen Prototyp er Raphael ansah, und frühester Wegbahner der modernen Malweise, deren Begründer er in Turner erblickte, wurde der Schöpfer einer ästhetischen Biologie der Tiere und Pflanzen, Steine und Wolken, denn auch diese sind für ihn Lebewesen, eine Naturgeschichte für Künstler, betonte aber bei aller Artistik, dass die Kunst eine moralische Aufgabe habe. Auch in seinen nationalökonomischen Lehrmeinungen war er Ethiker und Ästhetiker zugleich. Einerseits verlangte er, dass niemandem gestattet sein solle, von fremder oder von toter, früher geleisteter Arbeit zu leben. Andererseits forderte er, dass alle Arbeit geadelt werde, indem sie wieder künstlerisch werde wie im Mittelalter, wo Handwerker und Künstler dasselbe bedeutete, und verdammte daher die Maschinen. Carlyle schrieb an ihn, er freue sich, dass er sich nunmehr in einer Minorität von zwei Stimmen befinde. Die Präraphaeliten. Ruskin war der Apostel des Präraphaelismus, als dessen Vater William Dyce gilt. Der Schöpfer des entzückenden Bildes Jakob und Rahel. Dieser stand in Rom mit Overbeck in Verkehr, wodurch eine gewisse Verbindungslinie zwischen Präraphaelismus und Nazarenertum gebildet wurde. Eigentlich war der erste Künstler dieser Art William Blake, ein 1827 verstorbener Malerdichter, der seine mystischen Poesien mit farbigen Radierungen von seltsam müdem Reiz illustrierte. Swinburne schrieb, diesen Zusammenhang fühlend, seine Biografie. 1848 wurde die PRB, die Pre-Raphaelite Brotherhood, gegründet, der unter anderem Dante Gabriel Rossetti, Holman Hunt, John Everett Millais, später auch Edward Burne Jones und William Morris angehörten. Der angesehenste Vertreter dieser Schule, obgleich nicht Mitglied der Bruderschaft, war Robert Browning. Berühmt ist der Lebensroman seiner Gattin Elizabeth Barrett. Ihre Flucht aus dem Hause des Vaters und heimliche Trauung, ihr Briefwechsel mit dem Verlobten und der Sonettenkranz, in dem sie die Geschichte ihrer Liebe erzählt. Obgleich dem Tode geweiht, wird sie von Robert durch eine Art seelischer Therapie von ihrem Lungenleiden gerettet und starb erst nach vieljähriger Ehe. Von Browning stammen Theaterstücke, die aber diaphan, spirituell, zweidimensional sind, und viele andere Poesien, Mysterien, seltsam betörend und unergründlich wie dunkle Märchenwälder. Wilde, der ihn sehr bewunderte, sagte von ihm, er weiß mit tausend Zungen zu stammeln. Ein ähnliches Liebesschicksal wie Browning erfuhr Dante Gabriel Rossetti mit der jungen Elizabeth Siddle, einer schwindsüchtigen Modistin von königlicher Schönheit mit bronzenem Haar, langen Wimpern und grünen Augen. In seiner Sonettenfolge »The House of Life« schildert er die Seelengeschichte ihres Bundes. Sie war sein ewiges Modell, seine Beatrice, als die er sie auch malte, in Erinnerung an den Dichter, mit dem er sich nicht bloß durch den Namen verknüpft fühlte. Er ist der einzige Erotiker unter den Präraphaeliten. Seine Frauengestalten sind mit einer delikaten, kennerischen Sinnlichkeit geschaut. Die prachtvollen, gotisierenden Tafeln hingegen, die sein Schüler Burne Jones geschaffen hat, sind betont übergeistig, gobelinhaft, ornamental dem Kunstgewerbe angenähert. Die süßen Spezereien, von denen sie duften, verursachen auf die Dauer Kopfschmerzen. Für William Morris und das Künstliche des ganzen Präraphaelismus ist es bezeichnend, dass er in seinen gefeierten Dichtungen antike Stoffe in der Auffassung des Spätmittelalters nachgestaltete. Ein kapriziöses Doppelmaskenspiel und bloßes mystifikatorisches Kartenkunststück. Sehr bedeutsam war seine Wirksamkeit auf dem Gebiet der dekorativen Künste, die er durch programmatische Schriften und die Gründung einer eigenen Werkstätte für Glasmalereien, Tapeten, Möbel, Kacheln, später auch durch Errichtung einer Kunstdruckerei und Buchbinderei entscheidend reformierte. Sein Hauptmitarbeiter war Burne Jones, der wundervolle Teppiche, Kirchenfenster, Blumenfriese, Vorsatzblätter entwarf. Auch Ford Madox Brown beteiligte sich an diesen Bestrebungen, ein sehr origineller Maler, archaisierend in Zeichnung, Farbe und Perspektive, primitiv und pikant, hölzern und hektisch, in seinem Drang nach entrückender Verseelung mehr an das flämische Quattrocento anknüpfend als an das italienische. Holman Hunt wandte sich nach ersten Studien in Palästina ganz der religiösen Symbolik zu und erinnert darin noch am ehesten von allen Präraphaeliten an die Nazarener, doch tat er es auf eine sehr späte, wissende Art, die ihn wieder von diesen unterscheidet. George Frederick Watts gelang das seltene Kunststück, moralische Allegorien zu malen, ohne abgeschmackt oder undramatisch zu werden. Der Präraphaelismus krankte an dem inneren Widerspruch aller Renaissancen, indem er den selbstmörderischen Versuch unternahm, das einzige wirkliche Leben, nämlich das der Gegenwart, in die verstorbenen Formen eines früheren Daseins zu füllen. Indes fehlte ihm vollkommen die naive Blauäugigkeit des Nazarenertums. Und gerade die Tatsache, dass sein Infantilismus gestellt und angeschminkt eine dekadente Bizarrerie war, verband ihn mit der eigenen Zeit. Überhaupt war das Quattrocento von den Nazarenern von vornherein missverstanden worden. Sie hielten es für primitiv, weil sie selber primitiv waren. In Wirklichkeit war es eine graziöse und aparte, aristokratische und anämische, sublimiert sinnliche und durchfeinert ästhetizistische Welt gewesen. Die Präraphaeliten fühlten die echte Verwandtschaft, das Gemeinsame in der interessanten Lebensunfähigkeit und Wirklichkeitsflucht aus Überdruss an der massiven, siegreichen Realität. Aber die Müdigkeit jener um 400 Jahre jüngeren Zeit war die Verträumtheit des Frühlings gewesen. Ihre Wiederbeleber, Kinder des Herbstes, steigerten die Melancholie zur Morbidität, die Hochkultur zur Überzüchtung, die Eleganz zur Blasiertheit, das Könnertum zur Kunstspielerei. Sie machten aus dem Leben eine Goldarabesque und aus der Kunst eine Seidentapete. Veronika, vielen herzlichen Dank fürs Lesen. Gerne. Hast du zu Egon Friedell persönlich einen Bezug? Wir haben als Kind eine Schallplatte gehabt, aber frag mich nicht mehr, wer da drauf war. Und der wurde gefragt, wer er denn sei, und das war irgendwie kabarettistisch, aber keine Ahnung mehr. Irgendwann hat er geschrien, ich bin doch Egon Friedell! Und das haben wir als Kinder so lustig gefunden. Und wenn uns wer segiert hat und so, dann haben wir immer geschrien, ich bin Egon Friedell! Aber ich habe keine Ahnung. Also das ist mein Bezug zu Egon Friedell. Das ist nicht wahnsinnig wissenschaftlich, aber sehr subjektiv zumindest. Das war also die erste Begegnung mit einem Text von Friedell. Ja, mit einer Idee von Egon Friedell, weil schlimm genug, gell? Gar nicht. Also bist du in guter Gesellschaft. Ja, da gibt es so eine Sendung über die ungelesenen Bücher, oder? Es gibt die Bibliothek der ungelesenen Bücher. Die Bibliothek der ungelesenen Bücher, genau. Der Julius Deutschbauer, ganz genau. Genau, ja, dort würde ich gut hinpassen. Also. Ja, auch der Klaus Nüchtern hat auf die gleiche Einstiegsfrage gesagt, nein, Friedell habe ich schon geschaut während meines Studiums, dass ich ihm ausweiche. Also ehrlich gesagt, wenn ich den während meines Studiums gelesen hätte, dann wäre er wahrscheinlich ein bisschen verzweifelt. Jetzt sehe ich das entspannter, aber ich glaube, wenn man noch nicht eh schon alles weiß, lernen ist schwieriger als so ein Text. Es ist halt kein Lehrtext, glaube ich. Das war, glaube ich, nicht die Intention des Herrn Friedell. Also es ist nicht unbedingt ein Text, der dich jetzt dazu herausgefordert hätte und verleitet hätte, dich mit diesen dargestellten Personen, Autoren näher zu befassen. Na, mit den dargestellten nicht, eher mit der Person des Schreibers, also eher mit Friedell selbst, weil seine Urteile für mich nicht ganz nachvollziehbar sind und sehr, ja, so ein bisschen durcheinander geworfen und teilweise ein bisschen um sich schlagend, die man denkt, wer hat ihn denn so gezwickt, dass er so. Also, wenn ich was über Flaubert wissen will, dann würde ich jetzt nicht bei Friedell nachlesen. Da habe ich andere Quellen, glaube ich. Oder würde einfach Flaubert lesen. Aber vielleicht, wenn ich mal Zeit habe, dass ich mich ein bisschen mit der Biografie des Herrn Friedell beschäftige, wäre vielleicht interessant. Weil er muss unglaublich viel gewusst haben oder sich erlesen haben oder er, was weiß ich, also angeeignet. Aber ja, dieser Drang, alles dann irgendwie einzuordnen, aber seine Ordnung ist eine nicht ganz nachvollziehbare, für mich zumindest jetzt, und teilweise auf irgendwas hinzuhauen. Ich weiß auch nicht, wie sehr das der Zeit geschuldet ist. Ja. Du hast dich mit der französischen Literatur des 19. Jahrhunderts auseinandergesetzt. Im Rahmen meines Studiums, ja. Also jetzt nicht, es war nicht mein Schwerpunkt, ich war eher im 18. Jahrhundert zu Hause, aber so ganz entkommen bin ich natürlich dem 19. Jahrhundert nicht. Aber ich würde mich jetzt sicher nicht als Expertin des 19. Jahrhunderts bezeichnen, auf keinen Fall. Wo sind so die Punkte, wo du dem Friedell widersprechen würdest? Na, widersprechen, das möchte ich jetzt gar nicht so sehr sagen, ob ich jetzt widersprechen würde, aber was mir ein bisschen herausfordern wird, ist, wenn er dann etwas beschreibt, ja, also zum Beispiel eben sagt, was weiß ich, seine zarte Poetenseele ist in den funkelnden Eispalästen seiner Werke eingeschlossen. Das würde schon reichen, das Bild wäre ja schon ziemlich kräftig. Aber dann kommt noch ein Bild wie das Insekt im glänzenden Bernstein, die Mumienweizen im Königsgrab, die Larve im Gletscherschnee. Also noch was bitte. Und da denke ich mir, das ist so, also ich würde gerne herausfinden wollen, ob er eigentlich selber gern Schriftsteller geworden wäre und nicht Essayist. Also wahrscheinlich war er das sowieso auch, aber für mich vermengen sich da ein bisschen die Genres. Hätte ich das Korrektur lesen sollen, dann hätte ich ihm einige Male einfach in der Struktur widersprochen. Ja? Weil er erzählt zum Beispiel von einem Autor und dann geht er auf die Lebensgeschichte der Frau ein. Oder es ist ein bisschen wirr für mich manchmal. Oder vielleicht habe ich es nicht ganz verstanden. Das kann natürlich immer sein, weil ich ja nicht das ganze Werk gelesen habe. Aber wie hier zum Beispiel auf den Strauß, dieser Schreiber, der halt auch über das Leben Jesu geschrieben haben soll. Und wie auf den dann irgendwie zwei Kapitel später, oder halt, weiß jetzt nicht wie viele Kapitel später, dann hinhaut, ist das nötig? Hätte er das nicht schon in dem anderen Kapitel machen können? Also das ist für mich ein bisschen absurd, ja. Hat er eh, war nur eine Reminiszenz. Naja, aber hat eigentlich in dem Kapitel über den Renan, glaube ich, ja, für meinen Ordnungssinn nichts verloren. Also ich weiß nicht ganz genau, was es ist, ja, dieses Werk. Also was kommt dir denn vor? Dass jemand einfach zeigen will, was er alles weiß. Das tut er auch. Also er weiß ja viel und weiß vieles zu berichten, aber er ist nicht fassbar. Ja? Ist es jetzt es ist keine wirkliche Ordnung drinnen oder keine nachvollziehbare für mich. Ja? Und dann kommt eine kleine Anekdote, ob der jetzt im Nachthemd bei Winterskälte sitzt oder nicht. Und ja, aber vielleicht ist das Wesen des Essayismus. Das mag sein und vielleicht werde ich erst, wenn ich dann groß bin, das verstehen. Dieses betont subjektive Bild, das er gibt, das gefällt dir nicht so gut? Nein, weil es mich nicht mitnimmt. Also als Leserin, ja, weil ich kann mich hinstellen und sagen, wow, was der alles weiß und super toll und dann weiß er noch eine Geschichte und gleichzeitig weiß er irgendwie das Universale auch dazu, ja, also vom en grand und en detail. Aber ich kann nicht mitreden, also ich fühle mich auch nicht aufgefordert dazu. Also für ein Lehrwerk ist es dir sozusagen nicht objektiviert genug und sachlich genug. Und als Diskussionsgrundlage ist es mir zu, also es lädt mich nicht zur Diskussion ein, weil reden wir jetzt eben über das Nachthemd vom Herrn Baudelaire oder reden wir über die großen Zusammenhänge zwischen Quattrocento und irgendwas, ja. Also da kann man nicht mit, da kann man sich hinsetzen und den Mund aufmachen und staunen, aber man ist irgendwie infantilisiert. Und deswegen, habe ich gesagt, würde mir am ehesten noch interessieren die Biografie des Herrn Friedel, warum, also ob meine Hypothese, dass er Befriedigung daraus erzielen könnte, dass er seine Leser oder Leserinnen infantilisiert zurücklässt, wo das herkommen könnte. Ne, interessanterweise sind es nicht sehr viele, die diesen Eindruck haben eigentlich. Die meisten fühlen sich eher herausgefordert dann zum Widerspruch zum Beispiel. Ja, aber wo sollt ihr jetzt widersprechen? Nein, das Nachthemd war doch nicht bodenlang. Es war doch nur, verstehst du? Oder eben auf der großen ganzen Ebene, wo man ja schwerlich mithalten kann, weil ich werde nie das alles gelesen haben. Ja? Also irgendwie kommt es mir vor, wie jemand sagt, komm, wir fahren mit dem Auto, aber ich weiß weder, wo es hingeht, noch in welchem Tempo, noch irgendwas. Ja? Und ich habe kein Steuer. Also es gibt nur ein Steuer. Würdest du dem Bild, das er da von Flaubert zum Beispiel gibt und von anderen zustimmen? Das, was bei Flaubert, also was ich interessant finde, ist diese Sache mit der, wie wird Wirklichkeit wahrgenommen und was gibt es jetzt Subjektives und Nicht-Subjektives. Ja, das ist, also da passen meine persönlichen Interessen ganz gut dazu, ja, dieses Konstruktivismus und ja eben Selbstsicht und so weiter. Aber ob das jetzt das ist, was Flaubert ausmacht, ich finde es interessant, wie er es herausgearbeitet hat, dass das so ein Aspekt ist. Aber du findest den Aspekt jetzt beim Autor selber gar nicht so zentral? Das kann ich nicht sagen. Also da würde ich mir jetzt was anmaßen, was ich einfach nicht beurteilen kann. Ich kann nicht sagen, ob jetzt die Madame Bovary in der Zeit eigentlich doch kleinbürgerlich oder nicht kleinbürgerlich war, von welcher Warte auch immer. Da fehlt mir einfach der Kontext, ja, dass ich das beurteilen kann. Aber zumindest, also Ja, eine interessante Sichtweise von Friedel sicher. Also über Flaubert schreibt er eigentlich in dem, was ich jetzt vorlesen durfte, eh am allermeisten, kommt mir vor. Also wo er auch wirklich bei ihm bleibt. Und das ist vielleicht eh das, wo ich mir am ehesten vorstellen könnte, weil du vorher gefragt hast, ob ich jetzt ein Werk, dass ich nochmal von ihm was hernehme, ja, kann ich mir das schon vorstellen. Gibt es was, wo du ihm zustimmen würdest, wo du sagst, ja, das fand ich gut? Na, ich habe schön gefunden, dieses Bild mit der Dichter ist das Salz der Erde, wo er die Zeiten vergleicht, also dieses, was in der Jetztzeit und wie jemand auch später wahrgenommen wird, das kommt auch später nochmal vor mit dem Rindvieh. Wobei ich mir denke, das hat auch viel mit ihm persönlich zu tun, wie er gerne hätte, dass er mal später gesehen wird, vielleicht. Ja, als Rindvieh. Als altes Rindvieh, das klingt ja eher schon nach Adelstitel. Und wie gesagt, auch dieses Herausarbeiten von Schein und Wirklichkeit, ich glaube, das ist, also jetzt unabhängig von Friedel oder so, das ist ein schönes Thema, das uns sowieso in Zeiten der Finanzkrise, wo irgendwelche Sachen hin und her geschoben werden, die es gar nicht gibt, aber die dann doch irgendwie Probleme verursachen. Also da könnten wir jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen herumspringen und dann noch ein nettes Essay verfassen dazu. Naja, das ist in der Tat ein ganz wichtiger Punkt bei ihm. Also in der Einleitung, im Vorwort schreibt er das über viele, viele Seiten und das kommt auch immer wieder dann vor, wieso er eben sagt, es gibt gar kein objektives Geschichtsbild, kann es nicht geben. Ja, das freut mich, dass der das schon so gesehen hat. Und trotzdem verwunderlich, dass man immer noch so tut, als gäbe es das, oder? Und auch Friedel, er tut ja auch selbst so, als wären seine Aussagen objektiv richtig, ja? Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen hat diesmal Veronika Humpel. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 13. Dezember 2012, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.